langsam. Still die Bahn. Und dieser Traum beginnt. Ist der Tag, wo all die Zeit stillsteht. Es ist der Tag, an dem die Liebe geht. Es ist der Tag, wo schon die Welt erlebt. Es ist der Tag, an dem die Sonne erträgt. Ist der Tag. Glocken läuten zum Todestanz. Heizschwund empor. Letzte Weihe. Der Tag, wo all die Zeit still steht. Es ist der Tag, an dem die Liebe geht. Es ist der Tag, wo Sturm die Welt erlebt. Es ist der Tag, an dem die Sonne dreht. Zeit still steht. Dies ist der Tag.